Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Von der Suche nach Erben über Rassenpolitik bis hin zum Kindeswohl als oberste Maxime. Adoption hatte im Lauf der Geschichte ganz unterschiedliche Ziele. Kaiser Augustus hatte Glück. Auch Nero, Hadrian und Marc Aurel. Sie alle wurden zu den mächtigsten Männern ihrer Zeit. Schlicht und einfach, weil sie adoptiert wurden. Die ersten Kindesannahmen waren damals weniger ein Akt der Nächstenliebe oder Fürsorge, sondern gehörten zur Familienplanung. Wer kein leibliches Kind hatte, suchte sich einen Erben aus. Dafür hatten die Adoptierten gesund, verantwortungsbewusst und kompetent zu sein. Anders gesagt, sie sollten würdige Erben sein. An die Adoptiveltern hingegen wurden im alten Griechenland und im Römischen Reich solche hohen Ansprüche nicht gestellt. In den Jahrhunderten danach hat sich allerdings viel geändert. Aber es hat trotzdem lange gedauert, bis man bei Adoptionen das Wohl des Kindes zum obersten Ziel machte. Wie war das etwa in Deutschland? Ein Rückblick. Als um 1900 im Deutschen Kaiserreich die Adoption rechtlich geregelt wurde, war im bürgerlichen Gesetzbuch von der Annahme an Kindesstatt die Rede. Von den Adoptiveltern wurde zwar ein Minimum erwartet. Die Annahme ist namentlich für wohlhabende, edeldenkende Personen, welche in kinderloser Ehe leben. Aber eben doch nur ein Minimum, denn die Adoption sollte immer ein tief empfundenes geistiges Bedürfnis der Adoptiveltern befriedigen und das Glück ihrer Ehe befestigen. Dass die Kinder dadurch neue Erziehungsberechtigte, eine neue Familie bekamen, ein praktischer Nebeneffekt. Ging es nicht um die Selbstverwirklichung der Adoptiveltern, dann, wie im Römischen Reich, darum, ihren Namen und ihr Vermögen zu vererben. So verwundert es auch nicht, dass die Urheber des bürgerlichen Gesetzbuches von den annehmenden Personen verlangten, keine leiblichen Kinder zu haben und mindestens 50 Jahre alt zu sein, um auszuschließen, dass die Adoptiveltern noch eigene Kinder zeugen und es zu Streitigkeiten kommt. Die tatsächlich vorhandenen sozialen Probleme wurden damit nicht gelöst. Adoptiert wurden häufig keine schutzbedürftigen kleinen Kinder, sondern Jugendliche über 14 Jahre oder sogar Erwachsene aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis. Da die Adoptierten oft aus dem näheren Umfeld kamen, hielten sie auch Kontakt zu ihren ursprünglichen Familien, was wiederum dazu führte, dass uneheliche Kinder bei Adoptionen aus dem Verwandtschafts- und Bekanntenkreis außen vor waren. Das Stigma, dass sie aus einer unehelichen Beziehung hervorgegangen sind, ließ sich schwer verheimlichen. Für sie gab es keine Adoptiveltern. Zu groß war die Angst, dass der Makel der Kinder auf die neuen Eltern ausstrahlte. Sie wurden, so gut es ging, verheimlicht, ausgesetzt oder sogar getötet. Diese Notsituation wussten andere auszunutzen. Durch Zeitungsanzeigen versuchten Geschäftsleute, Kontakt zu unverheirateten Müttern aufzunehmen und mit der Adoptionsvermittlung an Fremde gutes Geld zu machen. Und Mütter wiederum sahen darin für sich und ihre Kinder eine Chance. Mädchen, 2 Monate. Nur an reiche Leute. Gegen höhere Vergütung. Diverse Organisationen versuchten, derartige Geschäfte zu verhindern. Der Verein Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge richtete eine Abteilung für Adoptionen ein. Jugendämter bauten in größeren Städten Sektionen für die Vermittlung auf und auch kleinere private Initiativen und christliche Wohltätigkeitsverbände organisierten Adoptionen. Dabei wurde im Laufe der Zeit eine Frage immer dringlicher. Sollten die leiblichen Eltern erfahren, ja, durften sie überhaupt erfahren, bei wem ihr Kind lebt? Die Initiativen und viele Adoptiveltern wollten, dass Kinder und leibliche Eltern keinen Kontakt haben. Die leiblichen Eltern hingegen wollten wissen, wer ihr Kind großzieht. Das Reichsgericht wies aber diese Forderung zurück und entschied 1928, Im Regelfall sollten bei Adoptionen Name und Adresse der Adoptivfamilie nicht weitergegeben werden. Das sollte in erster Linie dem Wohle der unehelichen Kinder dienen, die mittlerweile auch adoptiert wurden. Denn so musste man nicht mehr befürchten, dass das Adoptivkind wegen seiner Herkunft stigmatisiert wird oder die Eltern in Verruf geraten. Die Richter glaubten außerdem, dass das Kind zum Adoptivpaar nur dann eine gute Eltern-Kind-Beziehung entwickeln kann, wenn es keinen Kontakt mehr zu seinen leiblichen Eltern hat. Auch wenn diese Annahme mittlerweile überholt ist, so war doch das Kindeswohl zum ersten Mal ein zentrales Kriterium für die Entscheidung in Sachen Adoption. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, die Ahnen für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Das Kindeswohl trat aber schnell wieder in den Hintergrund. Während des Nationalsozialismus wurden die Kinder als Instrument der NS-Ideologie missbraucht. Weil die Nationalsozialisten ihre Ideologie einer arischen Rasse umsetzen wollten, schufen sie 1935 die Reichsadoptionsstelle und gründeten die SS-Organisation Lebensborn. Lebensborn sollte sich um die, Zitat, bevölkerungs- und sozialpolitische Aufgabe der Kindesannahme kümmern und nahm in eigenen Heimen unverheiratete Frauen auf, die von einem arischen Mann schwanger waren. Ein Angebot ohne wirkliche Alternativen. Schließlich wurden uneheliche Kinder in der Gesellschaft immer noch geächtet und Schwangerschaftsabbrüche waren strafbar. Das reichte dem SS-Führer und Lebensborn-Gründer Heinrich Himmler aber nicht. 1942 forderte er in einer Rede vor Polizisten und SS-Mitgliedern: Was an gutem Blut überhaupt auf der Welt vorhanden ist, an germanischem Blut, das haben wir zusammenzuholen. Lebensborn raubte aus besetzten Gebieten Kinder, die dem arischen Schönheitsideal entsprachen, die blond und blauäugig waren, deren Nase eine bestimmte Breite und deren Kopf eine bestimmte Form hatte. Sie wurden ihren Eltern entrissen, in Heime gesteckt und von linientreuen deutschen Familien aufgenommen. Ihre ursprüngliche Identität sollte ausgelöscht werden. Die Kinder erhielten neue Namen, Geburtstage und Geburtsorte. Wie viele Kinder gestohlen wurden, ist nicht klar. Schätzungen schwanken zwischen 50.000 und 200.000. Als die Alliierten den Sieg über die Nationalsozialisten ausriefen, hatten viele Kinder ihre Eltern im Krieg verloren oder wussten schlichtweg nicht, wo sie waren. Eine neue Form der Kindesannahme entstand, sagte der Niederländer René Hochsbergen. Er leitete bis zu seiner Emeritierung das Adoptionszentrum der Universität Utrecht und hat sich wie kaum ein anderer mit internationaler Adoption beschäftigt. Die internationale Adoption ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat es angefangen. Und es hat angefangen in Amerika mit Kindern aus Japan und aus Deutschland. So, der Zweite Weltkrieg war an für sich für diese Adoptionen nach Amerika wichtig. Waren die USA und Deutschland noch kurz zuvor Kriegsfeinde, nahmen nun amerikanische Familien deutsche Waisen und uneheliche Kinder auf. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Zigtausend deutsche Frauen wurden von alliierten Besatzungssoldaten vergewaltigt. Aber ebenso gab es Affären und Liebesbeziehungen, zahlreiche Kinder gingen daraus hervor. Möglicherweise haben sich deshalb besonders häufig amerikanische Familien für deutsche Kinder entschieden. Wobei es allerdings Schwierigkeiten gab, wenn es sich um afroamerikanische Besatzungssoldaten gehandelt hatte. Denn sowohl in Deutschland als auch in den USA waren die Vorbehalte gegenüber Kindern mit dunklerer Hautfarbe groß. Das Adoptionsgesetz entwickelt sich in den Nachkriegsjahren weiter. Das Mindestalter der Eltern wurde etwa gesenkt und Adoptionsgeschäfte, die ausschließlich profitorientiert waren, wurden verboten. Insgesamt blieb es aber bei der Maxime, durch eine Adoption sollten sich Paare ihren Kinderwunsch erfüllen können. Ums Kind selbst ging es immer noch nicht. Diese Maxime wurde 1960 zum ersten Mal offiziell in Frage gestellt. auf einer Konferenz der Vereinten Nationen erarbeiteten Experten Forderungen für die grenzüberschreitenden Adoptionen, um den Kinderhandel zu verhindern. Sie traten als erste für einen entscheidenden Paradigmenwechsel ein. Die Adoption müsse hauptsächlich dem Kind helfen und nicht dem kinderlosen Paar. Diese Forderungen wurden zwar nicht zu einem verbindlichen Abkommen, aber zumindest gaben sie in vielen Staaten Denkanstöße zu bestehenden Adoptionsregelungen. René Hoxbergen hat in den Niederlanden die Motivation von Paaren analysiert, die sich für eine internationale Adoption entschieden. Die Eltern, die ihr Kind zwischen 1950 und 1970 adoptierten, hatten oft jahrelang vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Auch sie sahen die Adoption in erster Linie als Ausweg aus ihrer Kinderlosigkeit. Darüber reden wollten sie aber nicht. Denn Adoption war ein Tabu. Das änderte sich in den späten 60er und in den 70er Jahren. Die gesellschaftlichen Vorstellungen von Sexualität, Ehe und Familie wurden in Frage gestellt und Adoption als eine mögliche, ja sogar moderne Form der Familiengründung angesehen. Immer häufiger auch mit Kindern, die aus dem Ausland kamen. Dass eine solche Adoption besondere Herausforderungen mit sich bringt, etwa wenn die Kinder sich zwischen zwei Kulturkreisen hin und her gerissen fühlen und Probleme haben können, eine Identität zu entwickeln, wollten diese Eltern zunächst nicht wahrhaben, sagt René Hoxbergen. Wir sagen immer, es ist die rosa Wolke. Das war also in den 70er Jahren der Fall. Aber am Ende und am Anfang 80er Jahren hat es mehr und mehr Adoptionseltern gegeben, die sich darüber beklagten, dass es so schwierig war, um die Kinder zu erziehen. Und zweitens, die Kosten wurden viel höher. Es kostete viel Geld, um so ein Kind zu adoptieren. Und drittens, mehr und mehr hat es Skandale gegeben, wie Kinderkauf und die Dokumentation, die nicht gestimmt hat, die nicht geklappt hat, die einfach falsch war. So fehlten etwa Angaben über die Herkunft der Kinder oder über den Adoptionsprozess oder sie waren falsch, entweder aus Versehen oder mit Absicht. Diese Erfahrungen führten dazu, dass immer mehr Paare einer internationalen Adoption sehr skeptisch gegenüberstanden. Diese Entwicklung, die René Hoxbergen in Bezug auf die Niederlande beschreibt, fand auch in Deutschland statt, wenngleich etwas später. Von Paaren, die die Adoption verheimlichen wollten, über Adoptiveltern mit einer idealisierten Vorstellung bis hin zu Paaren, die genau abwägten, bevor sie ein Kind aus einem anderen Land aufnahmen. 1977 leitete eine Reform des deutschen Adoptionsrechts endlich den von den UN-Experten geforderten Paradigmenwechsel ein. Von nun an stand das Kind an erster Stelle. Sein Wohl sollte das Ziel einer Adoption sein, alles andere wurde zweitrangig. Mit dieser Reform wurden auch die Rechte des adoptierten Kindes gestärkt, erklärt die Psychologin Ina Bovinschen. Sie arbeitet beim Deutschen Jugendinstitut in München im Expertise- und Forschungszentrum Adoption. Mit der Adoption wurde das Kind dann tatsächlich gleichgestellt mit einem leiblichen Kind der Eltern. Also die Rechtsstellung war gleichwertig. Und die rechtlichen Verbindungen zu den leiblichen Eltern des Kindes wurden mit der Adoption gelöscht. Das heißt, das Ziel der Adoption war es, den Kindern eine umfassende rechtliche Beziehung zu den Adoptiveltern zu bieten. Und gleichzeitig war es aber eben auch so, dass durch dieses Kappen der Verbindungen zu den Herkunftseltern die Adoptivfamilie geschützt werden sollte vor Störungen der Herkunftsfamilie. Die Adoptivkinder hatten jetzt, wie leibliche Kinder, Anrecht auf den Familiennamen, die Fürsorge der Eltern, auf Unterhalt und später einmal auf das Erbe. Für ausländische Kinder hieß dies, dass sie die Staatsbürgerschaft ihrer deutschen Adoptiveltern erhielten. Allerdings fand dieses Umdenken nur auf einer Seite der innerdeutschen Grenze statt. In der DDR wurde das Kindeswohl weiterhin außer Acht gelassen und mehr noch, die Adoption für politische Zwecke missbraucht. Es gab zwar keine offizielle Weisung des Ministeriums für Volksbildung, aber die Eltern wurden trotzdem unter Druck gesetzt, sagt Katrin Beer von der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Also wenn im Prinzip den Eltern schon alleine vorgeworfen wurde, sie würden die Kinder nicht im sozialistischen Sinne erziehen, gab es natürlich die entsprechende Möglichkeit, die Kinder wegzunehmen. Dann kamen sie in die Obhut der ehemaligen Jugendhilfe und dann wurden Eltern, meistens betraf es weniger Paare, sondern mehr alleinstehende Mütter, dann natürlich unter Druck gesetzt, dass sie eine Adoptionsfreigabe unterschreiben. Und sollte das nicht glücken, dann wurde das Gericht eingeschaltet. Übers Gericht wurde dann ganz normal das Erziehungsrecht weggenommen. Damit waren die Kinder frei, also frei zur Adoption. Verdächtig konnte man schnell werden, weil man Westfernsehen schaute, Westradio hörte, nicht in die Lobpreisungen auf das Regime einstimmte oder auch, weil eine alleinerziehende Mutter ihr Kind nicht in die Krippe brachte, sondern sich zu Hause lieber selbst um das Kind kümmerte. Bestraft wurde nach § 249, wer, Zitat, die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch eine asoziale Lebensweise beeinträchtigt. Welche Lebensweise allerdings als asozial galt, da hatten die Behörden großen Interpretationsspielraum. Die Mutter von Katrin Beer wurde aufgrund dieses Paragraphen verurteilt. Einigen Müttern wurde auch mit Haft gedroht, um sie zu einer Adoptionsfreigabe zu bewegen. Nach der Wiedervereinigung galt für ganz Deutschland das Adoptionsgesetz, das das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellte. Aber internationale Adoptionen waren nur schwer zu kontrollieren. Unter welchen Umständen das Kind in seinem Heimatland adoptiert wurde, darauf hatten die Gesetzgeber hierzulande keinen Einfluss. Es gab Berichte von misshandelten Kindern, von regelrechten Babyfarmen, auf denen ausländische Eltern sich ein passendes Baby aussuchten. In einigen Ländern finanzierten sich Waisenhäuser mehr und mehr durch die internationalen Adoptionen. Die Vermittlung von Kindern wurde zum Geschäftsmodell. Dabei kam es sogar vor, dass Kinder geraubt und für viel Geld verkauft wurden. 1993 versuchten mehrere Staaten mit dem Haager Adoptionsübereinkommen den Kinderschutz in internationalen Adoptionen zu verbessern. Sie einigten sich auf das Prinzip, dass jedes Kind im Idealfall im Heimatland vermittelt werden soll, bevor eine grenzüberschreitende Adoption in Betracht kommt. Manche Länder reagierten noch radikaler. Korea, Indonesien oder Bangladesch etwa lehnten fortan internationale Adoptionen komplett ab oder haben sie stark reduziert. Also war das Haager Abkommen ein Erfolg? Ja, sagen die einen. Denn der Adoptionstourismus, also dass Paare in ein Land fahren, um sich ein Kind auszusuchen, wurde so eingeschränkt. Allerdings haben andere Zweifel. Überprüfen die Staaten wirklich, ob die Haager Bestimmungen eingehalten werden? Und es ist nicht sicher, ob sich die Situation in den Kinderheimen und für Alleinerziehende tatsächlich so verändert hat, dass es den Kindern in ihren Heimatländern besser geht als in einer Familie in einem anderen Land. In Europa hat die Nachfrage nach internationalen Adoptionen jedenfalls stark abgenommen. Auch aufgrund der Reproduktionsmedizin, da es mittlerweile einfacher ist, ein Kind auf künstlichem Wege zu bekommen. Es gibt auch immer weniger innerdeutsche Adoptionen. Wurden 1978 noch mehr als 11.000 Kinder adoptiert, waren es 2016 nur noch knapp 4.000. Ina Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut. Wobei man das unterscheiden muss, wir haben Stiefkindadoptionen und Fremdadoptionen. Und bei Fremdadoptionen erkennen wir sehr deutlich, dass die Zahlen sinken, schon seit mehreren Jahrzehnten inzwischen. Während bei Stiefkindadoptionen wir ein eher stabiles Niveau erreichen. Und die Stiefkindadoptionen nehmen in Deutschland auch einen sehr großen Teil von Adoptionen ein. Also mehr als 50% von Adoptionen sind Stiefkindadoptionen. Grundsätzlich gibt es viel mehr Eltern mit Adoptionswunsch als Kinder und Jugendliche, die zur Adoption vorgemerkt sind. Carmen Thiele vom Verein Pfad, dem Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien, sieht dieses starke Ungleichgewicht positiv. Also kommen auf jedes Kind ca. 6 Adoptionsbewerber. Das ist gut so, weil dann kann man gucken, dass man für das Kind den passende Adoptivfamilie findet. Es ist besser, als wenn man bloß 1 oder 2 hätte. Dann können die Fachkräfte eben wirklich nicht gucken, welche Familie passt zu welchem Kind. Die Tatsache, dass die Zahl der Kinder, die zur Adoption vorgemerkt sind, sinkt, kann ebenfalls positiv gedeutet werden. Menschen können dank der Pille und anderer Verhütungsmittel selbstbestimmter planen, die Gesellschaft akzeptiert, alleinerziehende Eltern oder nicht-eheliche Kinder zunehmend und es gibt mehr Hilfsangebote für Familien und Alleinerziehende. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass das Kind auch vorübergehend in einer Pflegefamilie lebt. Eines hat sich trotzdem immer noch nicht verändert. Die Einstellung, dass ideale Adoptionseltern verheiratet sind. Carmen Thiele findet das nicht mehr zeitgemäß. Wenn man das geschichtlich sich mal anguckt, Ehe war sozusagen das Symbol für eine langjährige, stabile Partnerbeziehung. Das ist Ehe heute nicht mehr. Das beweisen auch die Zahlen. Die Anzahl der Ehescheidungen oder der Familiengründung ohne Eheschließung ist recht hoch, sodass man dann wirklich gucken kann, ob man das noch an die Ehe koppeln muss. Und wir sehen eine Notwendigkeit in diese Richtung nicht mehr. Mit der Entscheidung des Bundestags 2017, die Ehe für alle einzuführen, können gleichgeschlechtliche Paare nun auch zusammen ein Kind adoptieren. Vorher mussten sie das nacheinander machen. Ina Bovenschen verweist aber auf Studien, die zeigen, dass es immer noch Vorbehalte gegenüber gleichgeschlechtlichen Adoptiveltern gibt. Vorbehalte, die unbegründet sind, was wiederum andere Studien beweisen. Zwar haben die Befragungen des Deutschen Jugendinstituts gezeigt, dass die Adoptivfamilien inzwischen sehr offen mit ihrer Familiengeschichte umgehen. Längst haben sich neben den Inkognito-Adoptionen diverse Formen mit mehr oder weniger intensivem Kontakt zu den leiblichen Eltern etabliert. Aber die Interviews mit den abgebenden Eltern, die wir geführt haben, haben andererseits gezeigt, dass es doch viele Stigmatisierungen noch gibt. Also das heißt, die abgebenden Eltern werden diskriminiert abgelehnt, sprechen oft nicht darüber mit ihrem Umfeld, weil sie eben sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben. Gerade die abgebenden Mütter berichten davon, dass sie als Rabenmütter gesehen werden. Also hier sehen wir doch einen sehr deutlichen Bedarf, dass dort an Haltungen auch gearbeitet wird, also dass in der Gesellschaft Veränderungen notwendig sind, dass ein Kind zur Adoption freizugeben tatsächlich eine sehr verantwortungsbewusste Handlung ist, die niemandem leicht fällt. Das Kind und sein Wohlergehen steht mittlerweile bei einer Adoption offiziell im Mittelpunkt. Aber das hat lange gedauert, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Sollte die Adoption früher dazu dienen, geeignete Erben und Thronfolger zu bestimmen, und missbrauchten die Nationalsozialisten die Adoption zur Verfolgung ihrer Rassenideologie, so entstand erst in den letzten Jahrzehnten das klare Bewusstsein, es sind die Kinder, deren Wohl im Vordergrund stehen muss. Trotzdem herrschen gegenüber Eltern, die ihre Kinder zur Adoption freigeben, oft starke Vorurteile. Und das erschwert es, dass Adoptivkinder ihren ganz eigenen, individuellen Weg gehen können. Mit ihren neuen und mit ihren alten Eltern. Sie hörten Geschichte der Adoption, Kindeswohl und Elternrecht von Katharina Kühn. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Peter Urban. Regie Eva Demmelhuber. Die Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.